Leute! Oh, ganz schön laut, Alter. Woo! Ey, habt ihr Bock? Habt ihr Bock auf Cannabis und Korrespondenten? Wie geil das brummt, Alter! Brumm, brumm, brumm, brumm! Auf wen sind Sie wütend? Auf alle. Auf alles. Was tun Sie, wenn Sie wütend werden? Ich zieh mir was rein! Füll meine Lungen mit Stoff. Haben Sie ein Ventil, um diese Wut rauszulassen, wenn Sie nicht high werden können? Nein. Ich will dann ausrasten. Ihn rauslassen, diesen tiefen, verschissenen Hass, den ich auf jeden habe. Möge Gott mit Ihnen sein. Möge Gott mit Ihnen sein. Heide Fette. Heide Fette. Welt, los, mein Schwanz. Welt, lutscht mein Schwanz. I never did realize it's the way we are. I think about the good, not the bad. I never did realize. Pick up. Hose, aber gleichzeitig... Ach, ist das voll geil.

Bang, bang, bang, bang. Just what is it that you want to do? Just what is it that you want to do? We'll be right back.

No.